Nordwestradio. Studio Nordwest. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Kleinspin. Guten Abend. Wie von selber taucht im Gebilde ein vertrautes Gesicht auf. So hat Paul Klee versucht, seine Kunst zu umschreiben, und so heißt auch unsere heutige Sendung. Linien und Farbskalen hat er scheinbar unbeabsichtigt auf Papier und Leinwand hingeworfen. Dann machte er weiter, suchte nach Form und Farbe, und ganz allmählich kam etwas heraus, was ihn an etwas anderes, Bekanntes erinnerte. Innere Bilder treffen auf äußere Bilder und zufällige Formen. Sie ergeben zusammen für den Künstler einen Sinn, aber für den Betrachter womöglich einen ganz anderen. Diese verschiedenen Perspektiven haben mit dem Unbewussten beider zu tun. Über das Verhältnis von inneren und äußeren Bildern, von Kunst und Psychoanalyse haben sich anlässlich der großen Paul-Klee-Ausstellungen in Norddeutschland Kunsthistoriker und Psychoanalytiker auf Einladung der Bremer Psychoanalytischen Vereinigung in der Bremer Kunsthalle getroffen. Ihren Dialog über Paul Klee und über Kunst und Psychoanalyse dokumentiert diese Sendung. Kunstwissenschaftler und Psychoanalytiker im Dialog über Paul Klee. Beide hatten sich in der Vergangenheit häufig nur wenig zu sagen. Reden die einen über das Werk und die Ästhetik, suchen die anderen nach frühkindlichen Erfahrungen und Traumata. In der Bremer Kunsthalle trafen unlängst jedoch beide Gruppen aufeinander und verstiegen sich weder in ästhetische Kategorien, noch reduzierten sie einen Künstler auf seine problematische Mutter- oder Vaterbeziehung. Eine deutliche Vorgabe für neue Wege machte der Bremer Psychoanalytiker Dr. Eckart Gattig mit seinem eindrucksvollen Vortrag über innere und äußere Bilder. Er setzte Maßstäbe für eine Kunstinterpretation, die Künstler wie Kunstwerk gerecht werden kann. Er bestimmte zunächst den Rahmen seiner Interpretation und zeigte, dass sich heute Psychoanalytiker anders Kunstwerken zuwenden. Alte Muster gelten nicht mehr uneingeschränkt. Tatsächlich war es lange Zeit das Bemühen der Psychoanalyse gewesen, das Wissen des Künstlers um die Existenz und das Wirken des Unbewussten lediglich zu benutzen, um in der künstlerischen Produktion Hinweise auf noch unbekannte Mechanismen des psychischen Erlebens und Bestätigung für das bereits Entdeckte zu finden. In dieser Sicht wurde das künstlerische Produkt, wie jede andere psychische Äußerung, als eine Explikation des Unbewussten gesehen. Ein Zugang zum Kunstwerk ergab sich aus der Kenntnis biografischer Einzelheiten des Künstlers und deren psychoanalytischer Interpretation. Psychoanalytische Kunstbetrachtung wurde so zur angewandten Psychoanalyse. Darin bindet sich das Werkverständnis an die Biografie des Künstlers und an die Besonderheiten seiner persönlichen Psychopathologie. Ein Roman, ein Gedicht, ein Bild wird wie der Traum und wie das Krankheitssymptom des Neurotikers als das Ergebnis eines unbewussten inneren Kampfes zwischen triebhaft wirkenden Kräften und deren Abwehr und Bewältigung begriffen. In dieser Forschungsansatz hat es zu großartigen Ergebnissen gebracht, vor allem in den Bereichen Literatur und Malerei. Er gilt nicht allein dem Verständnis des einzelnen Kunstwerkes, sondern ebenso dem Gesamtwerk eines Künstlers und der künstlerischen Eigenart seines Schaffens, seinem Stil. Der bedeutendste Vertreter dieser psychoanalytischen Forschungsrichtung war sicher Kurt Eisler, der mit seinem großartigen Werk über Leonardo da Vinci unter Bezug auf Freuds Arbeit von 1910, eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci, die psychobiografische Methode perfektionierte, sie aber durch den Anspruch, die allein legitime Annäherung an das Verständnis von Kunstwerken zu sein, innerhalb eines kunstwissenschaftlichen Diskurses zugleich auch wieder isolierte. Reiche hat kürzlich darauf hingewiesen, dass schon Freud in seiner 1914, also nur wenig später, veröffentlichten Studie über den in der römischen Kirche San Pietro in Vincoli zu bewundernden Moses des Michelangelo einen Paradigmenwechsel vornahm und nun einen anderen Forschungsansatz verfolgte, den einer reinen Formanalyse, die auf einen Rückgriff auf die Künstlerpartografie nahezu vollkommen verzichtete. Freud kommt durch seine Analyse der Bewegungsabläufe der Moses-Statue zu einer Bilderzählung, mit der er die affektive Befindlichkeit des Moses erfassen kann. Die moderne Form psychoanalytischer Kunstbetrachtung geht auf diesen Paradigmenwechsel zurück. Die Psychoanalyse trennt sich von einer verkürzten Betrachtung des künstlerischen Prozesses als pathologischem. Jetzt steht nicht mehr nur die Frage nach dem Verhältnis zu Vater oder Mutter im Vordergrund. Sehr viel differenzierter fragen moderne Psychoanalytiker neuerdings nach der Identität des Künstlers, die sich in seinen Werken herstellt und ausdrückt. Ausgangspunkt all dieser Prozesse, sagt Eckhard Gattig, ist die Erfahrung, ein eigenständiger Mensch zu sein, getrennt von der Mutter. Der Schmerz der Getrenntheit bildet den Urgrund seelischer Erfahrung, auch den künstlerischer Tätigkeit. In ihrer Rede zur Verleihung des Hörspielpreises der Kriegsblinden sprach 1959 deshalb Ingeborg Bachmann vom großen geheimen Schmerz, mit dem der Mensch vor allen anderen Geschöpfen ausgezeichnet ist. Es ist eine schreckliche und unbegreifliche Auszeichnung. Dem Künstler stellt sie in dieser Rede die Aufgabe, den Menschen mit der Tatsache der Existenz dieses Schmerzes zu konfrontieren, ihm darüber die Augen zu öffnen, wie sie sagt, und eben in diesem Akt den Schmerz wahrzumachen. All dies sind mit Hilfe der psychoanalytischen Methode gewonnene Erkenntnisse, derer sich eine psychoanalytische Kunstbetrachtung bedient. Durch die Annäherung an die Werke des Künstlers könnte sich nun ihr Wissen um die Mechanismen seelischer Prozesse erweitern, wenn es denn gelingen sollte, dem Rätsel der wunderbaren Begabung, die den Künstler macht, näher zu kommen, wie Freud 1930 anlässlich der Verleihung des Goethe-Preises meinte. Nicht allein, um sie als Behandlungsmethode für seelische Erkrankung zu vervollkommnen, sondern ebenso, um unsere Einsichten in die psychischen Bedingungen, Grenzen und Möglichkeiten der Conditio Humana ganz allgemein zu vertiefen. Auch um das kreative Potenzial des Unbewussten und den Wert künstlerischer Tätigkeit für die Fortentwicklung der Gesellschaft erneut zu erkennen oder neu zu definieren. Ziele psychoanalytischer Kunstbetrachtung aus der Sicht des Bremer Psychoanalytikers Eckhard Gattig. Der ehemalige Vorsitzende der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung versuchte seine Sicht auf die Kunst am Beispiel des amerikanischen Künstlers Jackson Pollock deutlich zu machen. Pollock wurde durch großflächige, abstrakte Bilder bekannt, auf denen vor allem Farbe und Bewegung zu erkennen war. Auf der Documenta 2 von 1959 erlangte er mit einem eigenen Raum Berühmtheit. Gattig interessierte sich nicht in erster Linie für die Biografie des Künstlers, der sein ganzes Leben nach Heimat und Nähe suchte und darüber alkoholsüchtig wurde. Vielmehr beschäftigte sich der Bremer Psychoanalytiker mit dem Schaffensprozess, der künstlerischen Produktivität. Pollocks Bilder erzählen nicht allein die Geschichte des Künstlers, seiner biografischen Traumatisierung, sie erzählen vor allem die Geschichte ihrer eigenen Herstellung. Der Künstler ist dabei nicht der allein gestaltende Akteur, er ist selbst Teil einer Aktion. Die Leinwand ist nicht länger ein Gegenüber, ein Objekt, sie wird stattdessen zur Arena, die sich der künstlerischen Handlung anbietet, so hat es 1949 der Kunstkritiker Harold Rosenberg beschrieben. Nicht ein tatsächlicher oder vorgestellter Gegenstand, kein inneres Bild wird hier dargestellt. Was sich auf der Leinwand ereignet, ist eine Handlung. Ich arbeite nicht nach der Natur, ich bin Natur, sagt Pollock selbst dazu. Und dieser Satz ist einer Äußerung Paul Klees ganz nah. Ich und die Farbe sind eins, hat Klee einmal gesagt. Pollock entwickelte einen ganz eigenen Stil, bei dem er sich körperlich mit der Arena-Leinwand auseinandersetzte. Er malte nicht nur, sondern er tropfte, schleuderte und spritzte die Farbe auf die Leinwand. In vielfach gewundenen Linien entsteht ein Wirrwarr aus Farbspuren, in dem es kein Oben und Unten, keine Ruhepunkte für den suchenden Blick gibt. Dieses Bild ist 1947 entstanden. Das Bild ermöglicht dem Betrachter nicht, die Entwicklung eines eigenen inneren Bildes. Sobald er meint, es könne entstehen, eine vertraute Figur sei wiedergefunden, führt ihn der wandernde Blick in eine neue Enttäuschung, weil alles Suchen sich erneut in Bewegung auflöst. In der Malaktion selbst wird Innere mit äußerer Aktivität gleichgesetzt. Empfindung ist Aktion, ist unmittelbar in Handlung umgesetztes Erleben. Das Tröpfeln der Farbe, die Bewegung des Herausschleuderns lässt natürlich an dem psychischen Mechanismus der Projektion für die Entäußerung innerer Bilder zum Zwecke der inneren Spannungsabfuhr denken. Der lateinische Ursprung des Wortes projagere bedeutet ja vorwerfen, hinausschleudern. Die Reduktion künstlerischer Tätigkeit auf eine neurotische Abwehrleistung ist gleichwohl unangemessen. Ein psychischer Transformationsprozess, die Umwandlung der inneren psychischen Welt in eine neue, dem Künstler gefällige Ordnung durch Symbolbildung, wie zunächst von Freud, später vor allem in den Schriften der englischen Psychoanalytikerin Hannah Siegel über ästhetisches Erleben beschrieben, findet zwar auch hier statt, vollzieht sich aber in einer anders gearteten spezifischen Arbeitsanstrengung des Künstlers. In einer besonderen Verdichtung von innerer und äußerer Aktivität, die vielleicht allein dem Künstler eigen und dann vielleicht als angelegte Begabung Teil seiner Kreativität ist, gelingt es ihm, Teile des psychischen Apparates, Funktionsweisen der Psyche nach außen zu verlegen, den psychischen Raum gleichsam zu erweitern. Künstlerische Tätigkeit ist deshalb immer Abwehr und Neuschöpfung zugleich. Die Quelle seiner Malerei sei das Unbewusste, sagt Pollock. Wenn aber das Unbewusste den unverzeihlichen Fehler mache, ein gegenständliches Motiv zu erschaffen, schlage das Bewusste Alarm. Sein Bewusstsein fungiere dabei lediglich als eine Art Aufpasser. Dann reiße er sich in die Realität zurück, um die unerwünschte Form wieder auszulöschen. Während des Malens habe er keine Vorstellung davon, wie das Bild aussehen müsse. Künstlerische Tätigkeit als Ausdruck des Unbewussten des Künstlers. Das, was schließlich auf der Leinwand zu sehen ist, entspringt der inneren Spannung des Malers. Bei Pollock beispielsweise spiegelt die Leinwand letztlich seine Rast- und Ruhelosigkeit wider, die er an anderer Stelle nur in der Sucht ausdrücken kann. Pollocks Neigung zu impulsiv-aggressiven Verhaltensweisen lässt sich in seiner Art zu malen wiederfinden. Mag sich in seiner Zerstörung konventioneller Maltechniken, in seinem Umbruch aller Werte der bis dahin als Maßstab geltenden europäischen Malerei reflektieren. Alle diese Überlegungen haben eine gewisse, mehr oder weniger unmittelbar einleuchtende Überzeugungskraft. Sie beschreiben die Selbstkonstituierung des Künstlers durch den Malakt. Künstlerische Tätigkeit wird zu einer Handlung, durch die der Künstler sein Selbst in spontaner Aktion herstellt. Pollocks Ausruf, das ist es, symbolisiert insofern seine triumphale Erfahrung, das bin ich. Im klinisch-psychoanalytischen Zusammenhang sagt der englische Psychoanalytiker Winnicott fast zur gleichen Zeit Ähnliches. Die spontane Geste ist das wahre Selbst in Aktion. Nur das wahre Selbst kann kreativ sein und nur das wahre Selbst kann sich real fühlen. Das wahre Selbst kommt von der Lebendigkeit der Körpergewebe und dem Wirken von Körperfunktionen, einschließlich der Herztätigkeit und der Atmung. Und das bedeutet wenig mehr als die Gesamtheit der sensomotorischen Lebendigkeit. Die Suche nach etwas Neuem, etwas Lebendigen in der Kunst. Das ist gleichzeitig die neue Perspektive psychoanalytischer Betrachtung, die nicht nur zurückverweist auf die Auseinandersetzung mit frühkindlichen Traumata oder mit Rache an den Elternfiguren. Vielmehr geht es jetzt um das Neue, das eigene, neu zu schaffende Ich. Die neue Maltechnik hat Pollock mit einer auf neue Weise systematisch reflektierten Nähe zum eigenen Unbewussten entwickelt. Man kann seine pendelnden Bewegungen des Action Paintings durchaus mit der Reflexion der eigenen Gegenübertragung durch den Psychoanalytiker vergleichen. Pollock benutzt sein Unbewusstes als Quelle der schöpferischen Aktion, aber nicht, um seinen Inhalten eine Gestalt, ein sichtbares Bild zu geben. Vielmehr weicht er allen Inhalten aus, er zerstört sie als müsse er sie beseitigen, gleichsam ungeschehen machen. Aber auch der bewusst gesteuerte Zerstörungsprozess darf keine neuen Figuren erschaffen, keine konkreten, bedeutungtragenden Bilder. Die traditionelle psychoanalytische Kunstbetrachtung hat in der Zerstörung der alten Form noch eine aus inneren Gründen zwingend notwendige Wiederholung biografischer Elemente gesehen und hervorgehoben, dass in der neuen Form aus Gründen dieses Wiederholungszwanges die alte Form erneut auftauchen müsse. Reiche hat jedoch sich auf Luhmann beziehend kürzlich ausgeführt, Kunst müsse zeigen, dass es so ist, wie es ist und trotzdem Kunst ist, obwohl es auch hätte anders sein können. Das gegenwärtige Kunstverständnis der Psychoanalyse stellt dem Paradigma der intrapsychischen Notwendigkeit also eine andere Sichtweise gegenüber, in dem konstruktivistisch-hermeneutisches Denken vorherrscht und die Wirkung eines Kunstwerkes aus seinem Potenzial ästhetischer Ungesättigkeit heraus verstanden werden kann. Der Begriff bezieht sich auf ein behandlungstheoretisches Konzept des italienischen Psychoanalytikers Antonino Ferro. So wie es in einer Behandlung keine endgültig wahren Deutung geben kann, weil eine gegebene Deutung immer erst durch die unbewusste Reaktion des Patienten dessen wahre Subjektivität enthüllen kann, so wird auch der Künstler für sich beanspruchen, dass seine Bilder nicht auf eine einzig wahre Auslegung reduziert werden können. Ehrenzweig nannte deshalb die Unbestimmbarkeit des Kunstwerkes sogar ein Merkmal seiner kreativen Kraft. In diesem neuen Denken erschafft sich der Künstler einen Grenzbereich zwischen den Gegenständen der Wirklichkeit und den Inhalten des Unbewussten, oszilliert zwischen äußerer und innerer Realität. Im modernen Verständnis geht es nicht mehr allein um die psychische Transformation der Bilder der Innenwelt, es geht um die Suche des Künstlers nach dem Neuen. Die Bilder der Künstler sind nicht mehr allein das Ergebnis von Evakuationen seiner psychischen Innenwelt, sie sind auch nicht lediglich unbewusste Projektionen auf die Leinwand, obwohl sie in einem projektiven Akt entstehen. Die Bilder sind mehr als das. Es sind bereits bewusst bearbeitete Projektionen. Durch diese Arbeit gelingt dem Künstler der Rückweg zur Realität, wie Freud 1911 in seiner Schrift Formulierung über die zwei Prinzipien des psychischen Geschehens schrieb. So erschafft er sich einen neuen Bereich zwischen Bewusstem und Unbewusstem. Das neue Kunstwerk aus der Tiefe menschlicher Psyche. Es verweigert sich bei Pollock dem Figürlichen, bei andernfalls gleichsam ein neues Bild entstehen, das abermals festlegen könnte. Das innere Bild ist nicht figürlich, weder bei Pollock noch bei Klee. Es erhält ein eigenständiges Leben, eine Subjektivität, die nur der Künstler und nicht der Betrachter sieht. Künstlern wie Pollock oder Klee geht es nun darum, den Prozess des Malens selbst deutlich zu machen. Nur so, über das äußere Objekt Bild, können sie ihre inneren Konflikte und Wünsche ausdrücken. Im Akt des Malens erlebt der Künstler seine menschliche Natur und seine Gefährdung, macht sie nicht selbst sichtbar, aber in der Anschauung erfahrbar. In der formgewordenen Anerkennung der Andersartigkeit des Anderen erweist sich das wahre, authentische Selbst. Wie für Freud der Traum, die Via Regia der Königsweg zum Unbewussten war, so ist das Bild für den Betrachter die Via Regia zum wahren Selbst des Künstlers. Dies verlangt die Anerkennung auch aller anderen Formen, die dem Künstler als Bestand der Kunst vertraut und verfügbar sind und die er auch hätte wählen können, aber nicht wählen wird. Formen müssen sich, so sagt der Soziologe Luhmann, gegen die Zumutung bewähren, auch anders sein zu können. Auf der Suche nach der eigenen Form muss der Künstler alle anderen überwinden, verwerfen und letztlich zerstören, um seine Subjektivität zu sichern, um den Preis der Einsamkeit. Für den Psychoanalytiker ergibt sich daraus eine theoretische Schwierigkeit, die vielleicht nur im Dialog mit anderen Wissenschaften zu lösen sein wird, ihn aber jedenfalls in einen Dialog mit der Kunstwissenschaft geradezu hineinzwingt. Im Unterschied zur Arbeit des Psychoanalytikers, der Subjektivität durch die Arbeit an den inneren Bildern, also in Abwesenheit der psychisch relevanten Objekte herstellt, vollzieht sich die Arbeit des Künstlers in Anwesenheit des Objektes. Die Anwesenheit aber stellt unabweisbar Differenz her. Diese kann niemals ganz überwunden werden, selbst im psychotischen Erleben wird sie lediglich verleugnet. Während der Künstler immer wieder nach Lösungen greifen muss und deswegen nicht aufhören kann zu malen, ist es die Aufgabe des Psychoanalytikers, den Schmerz der Differenz und der Getrenntheit erträglich zu machen. Wenn die Arbeit beider gelingt, dann ist die Lösung versöhnlich und die Versöhnung wird die Lösung. Der Schmerz der Trennung von den Elternfiguren und der Schmerz über die Erfahrung, ein eigenständiger, letztlich unabhängiger, aber damit einsamer Mensch zu sein. Das ist das eigentliche Thema psychoanalytischer Behandlungen und schließlich auch das Thema der Kunst. Doch anders als eine Therapie richtet sich Kunst an einen Dritten, den Betrachter, der im Schaffensprozess erst einmal unbekannt ist. Dennoch ist dieser Betrachter auch beim Entstehen des Bildes imaginär mit dabei. Der andere ist also in der schöpferischen Tätigkeit immer schon dabei. Deswegen halte ich es für gerechtfertigt, in Ergänzung zum schöpferischen Akt, der die psychischen Bedingungen im Künstler umschreibt, von einem kreativen Prozess zu sprechen, um das Zusammenspiel der vielfältigen Austauschprozesse zwischen den Subjektivitäten von Künstler, Bild und Betrachter zu erfassen. In einem solchen Verständnis, Kunst als Prozess, wird die Fähigkeit des Künstlers, den Betrachter eines Bildes in seine schöpferische Arbeit hineinzuziehen, ihn in eine suchende Bewegung nach dem »Wie hat er das gemacht?« zu versetzen, als ein Aspekt der Kreativität des Künstlers verstanden. Mit dieser Fähigkeit gelingt es ihm, den Betrachter in das Bild zu führen, ihn zu verführen, damit er sich im Bild umschaue, bis er dort etwas findet, an dem sein Blick haften bleibt, weil er nun etwas erlebt, was er in sich immer schon ahnungsvoll gedacht hat und was er auch dann noch mit sich trägt, wenn er sich bereits vom Bild abgewendet hat. In der Psyche des Künstlers gibt es zwar ein inneres, ein internalisiertes Bild des Betrachters, dieses Bild aber ist sein Bild und unterscheidet sich vom konkreten äußeren Betrachter. Auch der Betrachter macht sich seine Bilder, vom Kunstwerk sicher, vielleicht auch vom Künstler. Hier gelten dieselben Bedingungen von Ähnlichkeit und Differenz. Verwandtschaft, ja Übereinstimmung entsteht durch gleiche Teilhabe an den Bedingungen der Grundtatsachen menschlichen Lebens, den Facts of Life, wie der englische Psychoanalytiker Monty Curl das genannt hat. Die Tatsachen der schmerzlichen Getrenntheit, der Abhängigkeit und die Bedeutung des Generationsunterschiedes müssen hingenommen und letztlich akzeptiert werden. Sie sind für alle Menschen gleich und gleichermaßen zumutbar. Die lebensnotwendige Differenzerfahrung bindet sich an die individuell jeweils verschiedene, einzigartige Form der Bewältigung und der Versöhnung. Eine Übereinstimmung darin ist nicht erforderlich, ja, sie ist nicht möglich. Und gerade darin liegt das Tröstliche der Kunst. Denn es ist eine Qualität der künstlerischen Begabung, durch Differenzerfahrung einen Spielraum für die Vielfalt von Auslegungsmöglichkeiten zu eröffnen, ohne diese beliebig werden zu lassen. Die Erfahrung der Differenz, der Einzigartigkeit des Menschen in der Kunst. Das war der Bremer Psychoanalytiker Dr. Eckart Kattig auf einer Tagung in der Bremer Kunsthalle. Was der Kampf um das Figürliche in der Kunst Paul Klees bedeuten kann, das erfahren Sie nach der nächsten Musik. Kunstwissenschaft und Psychoanalyse im Dialog. Das ist das Thema im heutigen Studio Nordwest im Nordwestradio. Wir dokumentieren eine Tagung im Rahmen der Klee-Ausstellung in der Bremer Kunsthalle. Dr. Eckart Kattig hatte bisher die Richtung vorgegeben und psychoanalytische Kunstinterpretation nicht nur rückwärtsgewandt verstanden. Im Vordergrund stand für ihn vielmehr der Schaffensprozess als eigenständiger neuer Akt und die Abkehr vom Figürlichen, vom neuen Bild. Die Auseinandersetzung mit den Figuren und Zeichnungen Paul Klees rückte auch in den Mittelpunkt der Überlegungen des zweiten Psychoanalytikers auf der Tagung, des Klee-Experten Dr. Joachim Dankwart aus Tübingen. Man hat Klee oft als einen unpolitischen Künstler bezeichnet. Dankwart versuchte in Klees Zeichnungen der frühen 30er Jahre und besonders von 1933 selbst auch die Haltung des Künstlers zum Nationalsozialismus zu finden. Zum Beispiel in Klees Blatt mit seiner Großmutter. Die Miniatur besteht aus zwei Teilen. Erstens aus der eigentlichen Kreidezeichnung und zweitens der zweite Teil ist der typische Untertitel. Klees Untertitel sind eine Wissenschaft für sich. Mal fungieren sie als wegweisendes Angebot, mal als, wie Karl Einstein sagte, Namenzauber, mal aber auch als Existenz eines Sinnes an sich, der Bild- und Sprachwelt einheitlich umgeben möge. Das ist immer unsere Hoffnung, die wir haben, wenn wir Bildtitel und Bild zusammenkriegen wollen. Hier lautet allerdings der Titel mit seiner Großmutter, das reflektierende Wort seiner, ist groß geschrieben und deswegen glaube ich, ist es eine Fortsetzung der bildnerischen Produktion mit poetischen Mitteln. Häufig drängt sich der semantische Anteil eines Kunstwerks suggestiv in den Vordergrund und darunter würde Klees programmatisches Zusammenfallen von Betrachten und Schaffen im Werden leiden. Und deswegen nehme ich die beiden Dinge jetzt auseinander und spreche zuerst über den bildnerischen Prozess und dann über den poetischen Prozess. Aus einem zentralen Kreuz kritzelnder Kreidestriche entwickeln sich in rasendem Duktus eine Figur links, ein Kind und rechts die Großmutter. Das Kind und die Großmutter sind im Bereich des Kreuzes, das aus Rumpf und rechtem Ellenbogen gebildet wird, schwer entwirrbar. Wenn der rechte Arm des Kindes in die Betrachtung einbezogen wird, dann entsteht der Eindruck einer begonnenen, aber nicht weiter entwickelten Hakenkreuzbildung. Lassen wir das aber jetzt erstmal beiseite, denn aufwärts der Kreuzung hingegen sind Oberkörper, die Hals- und Kopfpartien vollständig getrennt. Eine links vom Kopf des Kindes sich anfangs mehrfach austastende, dann an der Spitze gar pfeilförmig vorschnellende Strichführung pikiert, an der Kinnlade. Beinahe die Lippen der Großmutter. Sie scheint mit einer Halsstreckung und zugekniffener Augenpartie auf den Bewegungsvorstoß zu antworten. Zwischen Kind und Großmutter ist eine Auseinandersetzung im Gang. Ihr ringförmiger Dutt wirkt wie ein Widerlager. Nun zeigt sich eine zweite Auseinandersetzung. Wahrscheinlich ist die vorschnellende Strichführung links die Abstraktion des linken Armes des Kindes. Das Ende dieser Vorstellung ist ein Pfeil. Bei Klee ist der Pfeil häufig ein Symbol für den Gedanken. Der Abstraktion des linken Arms entgegengesetzt ist der rechte Arm gestaltet. Er ist mit einer Linie produziert, die ihn, den Arm, figürlich erscheinen lässt. Der figürlich realistisch wirkende rechte Arm patscht gegen das Brustbein der Großmutter. Oder erhebt er ihn zum Gruß? Ein dritter Gegensatz. Die Augen des Kindes spähen blitzartig. Sie opponieren scharf zu den geschlossenen Augen der Großmutter. Während das Kind nach außen schaut und Realität erfährt, schaut die Großmutter wie nach innen. Sie scheint in einer Welt innerer Vorstellung zu sein und diese zu behaupten. Die großmütterliche Augenpartie erinnert an eine Arbeit von Klee mit dem Titel Versunkenheit von 1919. Die Augenpartien zeigen also eine Auseinandersetzung zwischen zwei verschiedenen Sehformen. Inspektion gegen Introspektion, Extraversion gegen Introversion, man kann auch sagen, Sein gegen Vision. Joachim Dankwart versteht die Bilder Klees, die in der Zeit um die Machtergreifung Hitlers entstanden sind, als verkappte Kritik am Nationalsozialismus. Er weist nach, dass die Linien und Figuren Klees immer auch Anspielungen enthalten und längst nicht so arglos sind, wie Kunsthistoriker sie oft interpretiert haben. Die Linien und die Form sind auch Auseinandersetzungen mit der geformten, normierten Wirklichkeit. Dabei beruft er sich auf Briefe und Tagebucheintragungen des Schweizer Malers, der schon bald nach Hitlers Machtergreifung seine Stelle an der Düsseldorfer Kunstakademie verloren hatte. Klee als Kritiker des Nationalsozialismus und des Militarismus. Erstens erzeugen die Linien und ihre daraus entstehenden Formen eine realistische Figürlichkeit. Zweitens, gegenüber der spiegelreflex- oder kristallin abstrahierenden Linearität in Grenzen des Verstandes herrscht hier ein hochdynamischer Bogenstrich vor. Die Linien entwickeln sich aus Kritzeln, schnellen, gelegentlich suchend, häufig neu ausholend und ansetzen zu vollgekurftem Volumen. Dann sind die Enden eingebogen, eingefaltet oder eingerollt und zu sich selbst zurückführend. Das Volumen ist das dritte und neue Charakteristikum dieser Linie. Eine solche Linie, die gleichsam an eine C-Form erinnert, kann sich, wie Berger einmal formulierte, auch alleine auf dem Blatt halten. Sie kann auf der Innenseite umfassen und bergen und auf der Außenseite Wucht abfangen und tragen. Das vierte Charakteristikum ist also auch eine doppelseitige Container-Contained-Funktion und das vierte Charakteristikum ist die appositionelle Formentstehung durch den wiederholten Kreideauftrag. Vier Charakteristika der Bilder Paul Klees, die im Jahre 1933 entstanden sind. Anders als manche politischen Künstler hat sich Paul Klee in seiner Kunst nie direkt gegen den Nationalsozialismus gewandt. Der Psychoanalytiker Joachim Dankwart sieht jedoch in der Form eine verdeckte Stellungnahme. Die Bewegung und die Farbe sind für Klee ohnehin zentral. Fragen nach dem Stilmittel sind bei Klee nicht unbedeutend. Bereits im Juni 1902 stellte er während seiner Zeit als Selbstlehrling fest, dass Stil nicht ein seelenloses Materialobjekt, sondern identisch mit dem Ich ist. So träumte er. Ein fliegender Mensch hereinrenke die dritte Dimension in die Fläche, Armstellungen, Beindubletten, Verkürzungslosigkeit. Ich träume sogar davon. Träume mich. Träume mich selber als mein Modell. Projiziertes Ich. Erwachend erkenne ich die Wahrheit. Ich liege kompliziert, aber flach am Leintuch haftend. Ich bin mein Stil. Oder ein Jahrzehnt später, ich und die Farbe sind eins. Künstlerischer Stil und Identität. Der Tübinger Psychoanalytiker Joachim Dankwart beschreibt anhand von Klees eigenen Textpassagen den Prozess, wie der Künstler in der Wirklichkeit erschüttert wird, wie er das in sich aufnimmt und wie es schließlich, wie im Traum, als neue Linie herabfällt, sich in Kunst verwandelt. Von diesem beinahe unbewussten Prozess erzählt der Schweizer Maler immer wieder. Die Form ist schließlich direkter Ausdruck der Erschütterung durch das Erleben. Die Vertauschung und die Umkehrung der Gestalterfahrung sind seit Klees Kinderbeobachtungen an seinem Sohn Felix typische kreative Methoden. Unter dem prozeduralen Einfluss der Kinästhesie, der imaginären Arm-, Hand- und Kreidebewegung entstand Klees neue Formensprache, die sich in die bogige Form des Alterswerks ausdifferenzieren sollte. Jedenfalls sich neuen, von außen einwirkenden Formprozessen auszusetzen, entsprach Klees Auffassung von der Zwiesprache des Künstlers in der Natur. Ich zitiere ihn da mal, die Zwiesprache mit der Natur bleibt für den Künstler Conditio sine qua non. Der Künstler ist Mensch, selber Natur und ein Stück Natur im Raum der Natur. Der heutige Künstler ist mehr als eine verfeinerte Kamera. Er ist komplizierter, reicher und räumlicher. Er ist Geschöpf auf der Erde und Geschöpf innerhalb des Ganzen. Diese neue Formensprache, der sich Klee aussetzt, die er auf das Papier bringt, hat etwas Unmittelbares, wie es noch Kindern zu eigen ist oder wie es Erwachsenen im Traum möglich werden kann. Form und Bewegung, Raum und Zeit kommen zusammen. Joachim Dankwart kommt abermals auf das Bild vom Kind und der Großmutter und ein anderes Ähnliches zu sprechen. Die Bilder enthalten äußerlich zwar Kinderszenen, im Kern verbirgt sich aber eine politische Frage dahinter. Die Regression zur Großmutter führt zum Nationalsozialismus zurück. Oder umgekehrt, die Erfahrung des Nationalsozialismus löst regressive Gefühle aus, für die die Großmutter steht. Inhaltlich erinnert das Blatt an ein Kinderbild. Mimi überreicht Madame Grenouillet einen Blumenstrauß, das ist ein nachträglich hinzugefügter Titel. Das Bild hat eigentlich keinen Titel. Es ist wegen des Ausschlusses aller anderer Familienangehöriger vielleicht eine ödipale Hommage an die Großmutter. Man erkennt, und darauf kommt es mir eigentlich mehr an, die fast gleiche Struktur. Rechts die hochgestreckte Frisur auf dem feierlich erhaben gereckten Kopf und links die wie ein Hörnchen imponierenden Ohren eines in Mädchenkleidung entstellten Lebewesens, das feierlich den werbenden Blumenstrauß überreicht. In seiner Großmutter ist diese Szene abstrahiert und vereint. Klee abstrahiert die regressive Vereinigung der Muse mit dem unter politischer Repression sich rückbesinnenden Künstler. Dazu reicht, wie Karl Einstein 31 einmal sagte über Klees neue Kunst, dass der seelische Ablauf bereits durch einen Teilanlass ausgelöst und die partielle Bildvorstellung seelisch ergänzt wird. Die abstrahierte Großmutter symbolisiert den Künstler, der affirmiert ist. Der hat, wie Klee zum Abschluss der Arnheim-Geist-Kontroverse sagte, der Künstler hat das Sichtbare hinter sich, in sich verarbeitet, in sich versenkt. Die sichtbare Welt ist in ihrer bloßen Sichtbarkeit für ihn erschöpft. Er wagt den Schritt über die Dinge hinaus, er überschreitet die Realität, er schmilzt sie auf, um die innere Realität ins Sichtbare zu heben. Genau diese Haltung war nun 1933 existenziell bedeutsam geworden. Klee verlor durch die Entlassung aus der staatlichen Kunstakademie nicht vorrangig die ökonomische Existenz. Der künstlerische Lebensraum, die innere Existenz, Klees mediale Identität waren bedroht durch nötigende Identifizierung mit den nationalsozialistischen Formprozessen. Denn die von der modernen Kunst verfochtene Autonomie der bildenden Kunst wurde von Stund an nicht mehr enthusiastisch als neue Freiheit gefeiert, sondern sie wurde als Verlust einer sinnmäßigen Mitte von Sprachwelt und Bildwelt verfolgt. Man vermisste eine vernehmliche, klare Sprache an den Bildern. In Zukunft sollte es darum gehen, die bildende Kunst aus der Binnenlogik seelenloser Klecksereien zu befreien und wieder auf einen sprachlich fassbaren Sinn zu verpflichten. Die evolutionsbedingte Differenzierung von Bildverstand und Wortverstand wurde als Schuld vorgeworfen und diese gezielt auf die Figur der modernen Künstler aufgehäuft. Nun sollte es analog zu Speers gebautem Nationalsozialismus mit seinen Ruinen werden, einen gemalten, gezeichneten Nationalsozialismus geben, bei dem es nicht um technische oder ästhetische Werte geht, sondern um eine politische Lebensform, die aus dem Kunstwerk spricht, und zwar laut und vernehmlich. Um die optimalen Bedingungen für laut und vernehmliches Sprechen, für die Entstehung von klarem Wortsinn zu schaffen, hat das Bild die Aufgabe einer inszenierten Realität zu erfüllen. Derartige Formprozesse waren mit Klees selbstreflexiver künstlerischer Subjektivität und ihrer lebensgeschichtlichen Kontinuität nicht vereinbar. Wenn man bei Prometheus die Seitenverkehrung der Armstellung umkehrt, dann fällt die Ähnlichkeit mit seiner Großmutter auf. Damit ist eine andere Deutung der Miniatur möglich. Dann ist sie als Satire zu lesen. Selbstverständlich wusste Klee, dass sich Hitler in Mein Kampf als Künstler erklärt hatte. Vielleicht formulierte Klee mit seiner Großmutter die Antwort. Der große Hitler mit dem Licht des Prometheus in der linken, den Hitlergruß rechts, auf dem Hakenkreuz vergeblich gegen eine unbestechliche Muse aufbegehrend. Paul Klee als Kritiker der ornamentalen Kunst der Nationalsozialisten. So sieht ihn der Tübinger Psychoanalytiker Dr. Joachim Dankwart. Studio Nordwest im Nordwestradio. Wie von selber taucht im Gebilde ein vertrautes Gesicht auf. Kunst und Psychoanalyse im Dialog über Paul Klee. Zwei Psychoanalytiker entwickelten bisher ihre Bilder und Zugänge zur Kunst. Der bekannte Berliner Kunsthistoriker Professor Otto Karl Werkmeister versuchte demgegenüber Freuds Modell der Seele im Werk Paul Klees aufzuspüren. Dafür ging er von Klees Ölbild Grenzen des Verstandes von 1927 aus. In ihm hatte der Schweizer Künstler einen kristallinen, durchsichtigen, geometrischen Kopf gemalt, der von zwei Linsen beherrscht wird. Er wird überragt von einer bedrohlich aussehenden Kugel. Versteht man die Konstruktion der Linsen im kristallinen Kopf als visuelle Metaphern der Introspektion, dann erinnern Sie an die metaphorische Topographie der Seele als Apparat in Sigmund Freuds Traumdeutung von 1899. Wir bleiben, hatte Freud damals gesagt, auf psychologischem Boden und gedenken nur der Aufforderung zu folgen, dass wir uns das Instrument, welches den Seelenleistungen dient, vorstellen, wie etwa ein zusammengesetztes Mikroskop, einen fotografischen Apparat oder dergleichen. Die psychische Lokalität entspricht dann einem Orte innerhalb eines Apparats, an dem eine der Vorstufen des Bildes zustande kommt. Beim Mikroskop und Fernrohr sind dies bekanntlich zum Teil ideelle Örtlichkeiten, Gegenden, in denen kein greifbarer Bestandteil des Apparats gelegen ist. Wir stellen uns also den seelischen Apparat vor als ein zusammengesetztes Instrument, dessen Bestandteile wir Instanzen oder der Anschaulichkeit zuliebe Systeme heißen wollen, die etwa wie die verschiedenen Linsensysteme des Fernrohres hintereinander stehen. Freuds Metaphorik der optischen Instrumente unterstreicht jedoch nicht etwa den visuellen Erfahrungsbezug der Traumarbeit, sondern setzt im Gegenteil die mehrfache Strahlenbrechung, Zitat, durch die optische Apparatur mit der Ausschaltung oder zumindest extremen Reduktion aller Erfahrungen gleich, obwohl die Traumarbeit bildhafte Vorstellungen verarbeitet, die aus dem Erleben kommen sollen. Die kategorische Abstraktheit dieses Modells der Traumdynamik, über die Freud keinen Zweifel ließ, zog nach seiner eigenen Einschätzung zwei Probleme nach sich. Zum einen ließ die Mechanik der Regressionen weder neurologisch noch überhaupt organisch irgendeine Lokalisierung zu. Zum anderen war sie an keiner Stelle mit dem optischen Wahrnehmungsapparat verknüpft. Man könnte sagen, dieser metaphorischen Optik von Freuds Modell der Seele fehlte sozusagen das Objektiv. Nach Freuds Vorgaben hätte Klee die optische Metaphorisierung des Traumbewusstseins rein abstrakt verbildlichen können oder müssen, nicht dagegen anthropomorph, wie er es tat. Doch die Thematik des Verhältnisses von Wahrnehmung und Bewusstsein war traditionell an Gesicht und Gehirn gebunden und legte eine Lokalisierung in der Kopfform nahe. Überlässt man sich den visuellen Konsequenzen dieser Lokalisierung, dann wirkt der stereometrische Kristallkopf ohne Gesicht und ohne Augen kompromisslos eindeutig. In seinem Innern dreht sich ein mechanischer Linsenapparat um sich selbst, von glatten Spiegelflächen eingeschlossen, ohne einen Lichtstrahl aus der Außenwelt zu empfangen. Die Linsensysteme der Traumdeutung illustrieren die autonome Mechanik einer Transformation, die allein von den Impulsen des Seelenlebens gesteuert wird. Diese rekonstituiert die fragmentierten Reste der Erfahrung von Grund auf neu zu assoziativen Traumbildern, die von ihrem visuellen Ursprung abgekoppelt sind. Die Reduktion der Wahrnehmung auf den Nullpunkt in dieser hypothetisch-optischen Mechanik wurde sowohl bei Freud als auch bei Klee durch eine grenzenlose Erweiterung der Bildvorstellungen innerhalb der Seele aufgehoben. Die Seele als grenzenloser Raum. Paul Klees Suche nach Traumbildern und nach dem psychischen Apparat in der Interpretation von Otto Karl Werkmeister. So sehr sich Klee aber auch an Freud orientiert habe, so gäbe es doch auch entscheidende Differenzen. Der fundamentale Unterschied zwischen Freud und Klee besteht jedoch in der metaphysischen Reichweite der Traumbilder, die Freud entsprechend seiner naturwissenschaftlich orientierten Rationalität in Abrede stellt, Während de Klee in seinen programmatischen Tagebucheintragungen aus dem ersten Kriegsjahr mit dem Terminus kristallklare Seele umschreibt. In Klees langfristig erarbeiteter Selbstbestimmung seiner künstlerischen Grundvorstellungen, wie er sie in seinen Tagebuchabschriften dokumentiert und wohl auch ständig reflektiert, ist die Konzeption einer in der Seele begründeten Kunst zentral. Diese Tagebuchabschriften, und es handelt sich wie gesagt um Tagebuchabschriften, nicht um die Tagebücher selbst. Diese Tagebuchabschriften sind zum allergrößten Teil erst nach dem Ersten Weltkrieg hergestellt worden, enthalten eine Reihe von Traumprotokollen, in denen Regression und Aufschwung völlig polarisiert sind. Auf der einen Seite stehen Träume der frühen Kindheit, die Freuds Ideen frühkindlicher Sexualität genau zu entsprechen scheinen. Auf der anderen Seite stehen fiktive Träume poetischer Transzendenz. Solche Traumprotokolle sind infolge des Arbeitsprozesses an den Tagebüchern bereits als reflexive Klärungen zu beurteilen, die einen programmatischen Übergang von einer freudschen Idee der frühkindlichen Sexualität in die künstlerische Transzendenz des Traums nachzeichnen. Und dieser Begriff der künstlerischen Transzendenz des Traumes führt auf die literarische Tradition der Romantik und vor allem Nietzsches zurück und kulminiert in Nietzsches apollinischem Konzept der Kunst als Traumwelt. Kunst als Veräußerlichung des Inneren, was Otto Karl Werkmeister Transzendenz nennt. Ob diese Traumwelt tatsächlich so weit von Freud entfernt ist, wie der Kunsthistoriker unterstellt, mag bezweifelt werden. Sein Versuch einer Differenzierung stellt aber Klee noch einmal stärker in den Kontext des Bauhauses, wo Klee seit 1920 gearbeitet hatte. Der kristalline Kopf in Klees Bild Grenze des Verstandes. Klee verwandelt den kristallinen Kopf in einen imaginären Raum, in dem die traumhafte Verarbeitung des Erlebens durch die Apparatur der Optik das gesamte Bewusstsein, nicht nur das Unbewusste, ausfüllt. Die rasante Eigendynamik endloser Reflexion versetzt den Kristallraum selber in Bewegung, bis sie ihn schließlich nach oben hin durchbricht. Was diese Dynamik im Aufschwung über sich selbst zu suchen scheint, ist jenes solide modellierte rote Gestirn, das über dem transparenten Kopfkristall schwebt, aber auch schwer auf ihm zu lasten scheint. Hier wäre Freud, so kann man spekulieren, Klee nicht mehr gefolgt, zumindest nicht auf dem Boden der Wissenschaft. Denn bei ihm, Freud, ist die Verarbeitung der Tageseindrücke im Traum, die diese ihrer unmittelbaren bildlichen Ursprungsreferenz entkleidet, befangen, würde ich sagen, in einer Anthropologie von Wunsch und Furcht, von Bestrebung und Abwehr. Klees Abstraktion dagegen strebt ausdrücklich von der Bedrängnis des Lebensvollzugs hinweg in eine alternative Sphäre der Vergeistigung, die sich allerdings der Wissenschaft entzieht oder die Wissenschaft statt Transzendenz eben Projektion nennen würde. Insofern ist die Assoziation von Traumarbeit und Abstraktion in Grenzen des Verstandes ein Ansatz der kritischen Distanzierung von Freud und nicht der Identifikation mit ihm. Klees Rückbezug auf das Gründungsbuch von Freuds Psychoanalyse gehört also nicht nur zu jener Berufung auf die Wissenschaften, mit der die surrealistische Bewegung die anthropologische, ja metaphysische Relevanz ihrer Kunst zu reklamieren pflegte. Im wissenschaftshistorischen Referenzpanorama des Surrealismus nahm bekanntlich Freuds Psychologie zentrale Stelle ein. Denn ebenso findet Klees psychoanalytische Interpretation der Optik ihren Platz in der Modernisierungsdebatte, die am Bauhaus geführt wurde und deren Kontrahenten sich zunehmend wissenschaftlicher Argumentation bedienten. Hier begegneten vormals expressionistische Künstler wie Kandinsky, Schlemmer und Klee den mathematischen und physikalischen Spekulationen ihrer konstruktivistischen und funktionalistischen Opponenten, also allen voran Molinard, mit einer naturphilosophisch fundierten Anthropologie, die sich an die kulturkonservative Technikkritik der 20er Jahre anschloss. Paul Klee, das Bauhaus und die Psychoanalyse. Professor Otto Karl Werkmeister, Kunsthistoriker in Berlin. Vielleicht hat sich Klee von diesen formalen Vorstellungen des Bauhauses im Bild mit seiner Großmutter wieder zu lösen versucht, von dem in dieser Sendung der Psychoanalytiker Joachim Dankwart sprach. Eine noch weiter zu vertiefende Frage an ein ganz vielfältiges Werk, mit dem wir uns heute im Studio Nordwest in Teilen beschäftigt haben. Sie hörten, wie von selber taucht im Gebilde ein vertrautes Gesicht auf. Kunst und Psychoanalyse im Dialog über Paul Klee. Auszüge aus einer Tagung der Bremer Kunsthalle, der Bremer Psychoanalytischen Vereinigung und des Nordwestradios. Das nächste Studio Nordwest können Sie am kommenden Sonntag an dieser Stelle im Nordwestradio hören. Dann heißt die Sendung »Wie du mir, so ich dir. Grundlagen fairen Verhaltens bei Menschen und Maschinen«. Dokumentation einer Veranstaltung der International University Bremen in der Glocke. Für heute verabschiedet sich am Mikrofon Thomas Kleinspin. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Bis zur nächsten Woche.